Wie lange ist das eigentlich jetzt schon her? 3 Jahre oder 4? Beinahe 5. Ja, im Juni werden es 5 Jahre. 5 Jahre? Mhm. Und er wird wohl noch lange bei uns bleiben. Mist. Und die ganze Zeit ist er da draußen? All die Jahre? All die Jahre, jeden Tag. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wegen der Strahlen, sagt er. Strahlen? Was für Strahlen? Danach fragen Sie ihn am besten selbst. Deswegen sind Sie auch hier, nicht wahr? Ja. Der Prozess hat damals ziemliches Aufsehen erregt. Hat denn noch niemand bisher versucht, seine Geschichte irgendwie zu publizieren? Ich meine, für Ihre Kollegen in psychiatrischen Fachkreisen muss das doch sehr interessant sein. Ja, eine Medizinstudentin war mal da. Sie hat sich mit auffälligen Formen von Schizophrenie beschäftigt. Aber Frauen lässt er ja nicht zu sich. Und Männer? Nein. Da sind Sie der Einzige, der sich für ihn interessiert. Bisher. Der Einzige. Wollen Sie einen Roman schreiben? Sie sind doch Schriftsteller, nicht wahr? Ja. Aber was es genau wird, das weiß ich noch nicht. Ich dachte schon an einen Roman, aber erst muss ich mal sehen, was das Material hergibt. 2 Nachmittage in der Woche. Meinen Sie, da macht er mit? Ihr Einverständnis vorausgesetzt natürlich. 2x die Woche, ja, damit bin ich einverstanden. Nur werden Sie ihn nachmittags nicht zu einem Gespräch bringen. Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang arbeitet er. Da ist nichts zu machen. Aber wenn es regnet, dann muss er doch auch ins Haus. Der Regen stört ihn nicht. Im Gegenteil, da arbeitet er noch mehr. Er fürchtet, dass die Pflanzen im Regen schneller wachsen und dass er ihrer nicht mehr Herr wird. Sonntags auch? Ja, er hat sich einen genauen Plan zurechtgelegt. So und so viel Quadratmeter täglich muss er Unkraut jäten, damit der ganze Park sauber bleibt. Ja. Und eine Therapie? Sie haben doch sicher versucht, ihn zu behandeln. Natürlich, dafür sind wir ja da. Aber er war in keinem Zimmer zu halten. 11-mal ist er uns aus dem Fenster gesprungen. In den Garten. Ein Wunder, dass er sich kein Bein gebrochen hat. Ein Dreivierteljahr haben wir es dann aufgegeben. Schließlich hat seine Art von Krankheit sogar einen Vorteil für uns. Wie meinen Sie das? Vorteil? Seit 4 Jahren sparen wir das Gehalt für einen Gärtner. Liebe Marie, ich weiß, ich hatte dir einen Brief zum Wochenende versprochen. Mhm. Aber stell dir vor, am Freitag Abend hatte ich mein erstes Gespräch. Am Freitagabend hatte ich mein erstes Gespräch mit George Paternak. Dieser George ist faszinierend. Dieser George ist faszinierend. Äußerlich wäre er mir wahrscheinlich nirgendwo aufgefallen. Dir vermutlich auch nicht. Äußerlich wäre mir wahrscheinlich nirgendwo aufgefallen. Groß, ziemlich kräftig und ein eher... Er ist groß, dunkler, ziemlich kräftig und ein eher dunkler Typ. Aber irgendwie blass und ohne Konturen. Blass und ohne Konturen. Und wenn er nicht hier wäre, wahrscheinlich nirgendwo aufgefallen, dann käme ich nie drauf, dass mit ihm etwas nicht stimmen soll. Er erzählt logisch und zusammenhängend. Und ich habe sofort einen inneren Kontakt. Ich habe sofort einen inneren Kontakt zu ihm gehabt. Meine erste Ehe war eine Katastrophe. Ich war 33. Marie 24. 24 oder 25. Ich weiß es nicht mehr so genau. An das meiste kann ich mich nicht sehr gut erinnern, aber wie ich sie kennengelernt habe, das weiß ich noch genau. Es ist ja oft so, dass man von den Dingen, die man erlebt, Anfang und Ende besonders gut im Gedächtnis behält. Also, Marie sah ich zum ersten Mal auf einer Vernissage. Mein Freund Walter, ein Zahnarzt, hat eine große Wohnung gekauft und dort wahrscheinlich aus Steuergründen eine Privatgalerie eröffnet. Die Ausstellung war wirklich interessant. Sogar Mama gefiel sie. Mama mochte ansonsten nur Klassisches haben. Am liebsten spanische Malerei. Wir gingen jeden Monat zusammen, so zweimal zur Ausstellung. Aber Walter hatte ihr kurz zuvor ein Teilgebiss eingesetzt und da wollte sie natürlich auch seine Galerie sehen. Dann sagte Walter, sieh dir die mal an. Ich schaute umher, aber ich sah niemanden, der meine Aufmerksamkeit wert gewesen wäre. Dreh dich um, sagte Walter. Sie steht hinter dir. George drehte sich um und da stand sie. Marie. Sie war schön. Doch, ja. Schön. Sogar Mama musste das zugeben. Marie war groß und schlank und ihre langen blonden Locken fielen ihr über den Rücken. Als Marie den Kopf umwandte, stockte George der Atem. Nie zuvor hatte er ein Gesicht gesehen, in dem sich die Augen wie in dunklen grauen Fjorden spiegelten und darüber wandten sich die schmalen goldenen Brauen wie zwei kleine, nervöse, goldene Vipern. Zu keiner Stunde seines Lebens war George einer Frau begegnet, die ihn auf den ersten Blick derart gefangen nahm. Ich war verrückt nach ihr. Ich wollte sie haben. Mama war natürlich dagegen. Diese Frau ist nichts für dich, George. Sie will nur unser Geld. Du wirst sie nicht heiraten. Es würde eine Katastrophe geben. Genau weiß ich nicht mehr, wie dann alles kam. Wenn George später an die darauffolgende Zeit dachte, dann hatte er das Bild vor Augen, wie er atemlos und gehetzt durch die Straßen raste. Er sah sich in Restaurants, Bars und Juwelierläden hineinrennen und wieder heraus, immer hinter Marie her, die ihm wie ein leichter Geist voranflog, halb lockend, halb wehrend, bis sie sich schließlich lachend seinem Werben ergab. So nach 5 Wochen, glaube ich, hat sie ja gesagt. Mama allerdings wurde zunehmend bleicher und spitzer, als sie gewahr wurde, dass nichts ihren Sohn von seinem Entschluss, Marie zu heiraten, abhalten konnte. Mamas Augen waren es. Ja. Ihre Pupillen wurden plötzlich immer kleiner und schmäler. Bis sie schließlich nur noch ganz winzige Punkte waren. Verstehen Sie? Man konnte nicht mehr in ihre Augen hineinsehen. Es war, als hätte sie einen blauen Vorhang davor zugezogen. Als wolle sie niemanden mehr an sich heranlassen. Aber ich habe Marie geheiratet. George und Marie bezogen den oberen Stock der großen alten Villa, die George bisher mit seiner Mutter alleine bewohnt hatte. Bald musste George erkennen, dass seine Frau Marie und seine Mutter miteinander nicht gut auskamen. Marie hat in einem Konsulat als Chefsekretärin gearbeitet. Natürlich wollte ich, dass sie zu Hause blieb. Nach unserer Heirat. Sie war dann viel unterwegs. Ich weiß nicht wo. Mehr und mehr musste George erkennen, dass sein Eheleben mit Marie in Bahnen geriet, die anders waren, als er sich das vorgestellt hatte. Er kam mit seiner Frau gut zurecht, solange er ihr ihren Willen ließ. Andernfalls zog sie sich völlig zurück und verweigerte sich. Sie wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Auch im Bett nicht. Da hat sie mich schon nach der 2. Woche rausgeworfen und ist ins Dachgeschoss gezogen. Da gab es ein großes, schönes Dachzimmer. George versuchte mit allen Mitteln, seine Frau zu bewegen, dass sie wieder ein normales Eheleben aufnahm. Mit einem großen Rosenstrauß stieg er eines Freitagabends, als seine Mutter im Konzert war, zu Marie ins Dachzimmer hinauf. Er klopfte leise an ihre Tür. Sie hat auch aufgemacht und als sie mich mit dem Rosenstrauß da stehen sah, da fing sie an zu lachen. Sie lachte. Sie lachte und deutete mit dem Finger auf mich. Ich hatte schon meinen Schlafanzug an, weil ich dachte, ich könnte sie irgendwie dazu bringen. Aber sie lachte nur. Und als sie weiterlachte, da bin ich auf sie losgestürmt. Wenn sie nicht wollte, dann... Marie jedoch entwischte ihrem Mann und floh die Treppe hinab ins Erdgeschoss und von dort über die Veranda in den Garten hinaus. George lief hinter ihr her, seine Wut war unbeschreiblich. Hinten im Garten, Beim Haselnussstrauch packte ich sie. Sie hat gebissen und gekratzt, wie eine Verrückte. Mama hat mir später den halben Rücken mit Jod abtupfen müssen. Aber ich war stärker als Marie. Und ich habe schließlich gekriegt, was ich wollte. Was mir zustand. Am nächsten Tag war Marie verschwunden. Sie hatte die Demütigung nicht ertragen können. Das Seltsame war, sie hatte nichts mitgenommen. Keine Kleider, kein Schmuck, kein Geld. Einfach weg. Es wäre sie nie da gewesen. Und ich war mit Mama wieder allein. Etwa 4 Jahre später lernte George seine zweite Frau, Livia, kennen. Also ehrlich gesagt, ich hätte sie glatt übersehen. Es war Mutter, die mich auf sie aufmerksam machte. Sie war auf der Suche nach einer Frau für mich. George, sieh mal. Ja, Mama? Sieh mal die Kleine dort. Welche Kleine, Mama? Die kleine Blasse. Hinter dir. Du musst dich umdrehen, George. Dreh dich um. Ich drehte mich um und schließlich fand ich das Mädchen, das Mama gemeint hatte. Sie sah aus... Ja, mein Gott, ja, wie eigentlich? Marie hatte es geliebt, leuchtende, farbige Kleider zu tragen. Sie hatte sich gerne geschminkt. Und wenn sie lachte, dann warf sie den Kopf zurück, dass die langen Haare wehten. Ihre grauen Augen glitzerten und wenn sie ging, dann wippten die weiten, bunten Röcke um sie herum. Livias Haar war schwer zu beschreiben, eigentlich kaum zu beschreiben. Eigentlich hatte es gar keine Farbe. Es war von unauffälligem, erdhaften Ton und straff nach hinten zu einem Knoten zusammengebunden. Sie war bleich und ungeschminkt und es war nichts an ihr, was wehte, wippte oder glitzerte. Aber Mama wollte unbedingt, dass ich sie heiratete. Heirate sie, George. Mit ihr wirst du keine Katastrophe erleben. Also heiratete ich Livia. Livia war still und freundlich und mit allem einverstanden, was George vorschlug. Sie vertrug sich mit Mama und als sie bat, weiter ihrer Arbeit in der Stadtbücherei nachgehen zu dürfen, gab George nach. Manchmal zog sie sich in das Dachzimmer zurück, was George jedoch nicht störte. Frauen haben wohl eine Vorliebe für Dachzimmer, dachte ich. Aber insgesamt fand ich wirklich alles sehr harmonisch. Eigentlich so, wie ich mir eine Ehe immer vorgestellt hatte. Deswegen hielt ich es auch für einen schrecklichen Zufall, was dann passierte. Nach einem halben Jahr seiner Ehe mit Livia verstarb die Mutter unerwartet und überraschend durch Ersticken an einer Fischgräte, die ihr im Hals stecken geblieben war. Es war entsetzlich. Erst viel später fiel mir ein, dass Mutter gar keinen Fisch mochte. Der Tod seiner Mutter stürzte George in tiefe Trauer und in der folgenden Zeit fühlte er sich sehr allein und verlassen. Als George dann nach einigen Wochen über den Schock und die schlimmste Zeit der Trauer hinweg war, gelangte er zu einer merkwürdigen Feststellung. Nein, es war eher so ein Gefühl. Irgendeine Schwingung war es. Dann eines Tages fiel mir auf, dass Livia angefangen hatte, ihr Haar offen zu tragen. George registrierte mit Verwunderung, dass Livia sich zunehmend in eine interessante, gut aussehende Frau zu verwandeln schien. Ihr blasses Gesicht und ihre grünen Augen erhielten durch die nun lang herabfallenden, dunkel schimmernden Haarflechten eine rätselhafte Intensität, die Livia attraktiv machte und Aufmerksamkeit forderte. Lieber Daniel, ehrlich gesagt langweilt mich die Story. Vielmehr interessiert mich, was du zu einem hellblauen Seidenkleid sagst. Vielmehr interessiert mich, was du zu einem hellblauen Seidenkleid sagst. Wie würdest du das finden, wenn ich dich in hellblau im Standesamt treffe? Im Standesamt. Wir haben Mitte April, mein Liebling. Und genau am 15. Also gestern sollte unser Termin. Also dort gestern sollte sein. Unser Termin dort sein. Trotz allem, ich liebe dich weiter. Trotz allem, ich liebe dich weiter. Auch wenn ich zur Zeit, ach, nicht zur Zeit, hinter einem Geisteskranken. Geisteskranken. Zweite Stelle rangiere. An zweiter Stelle rangiere. Jemand, der die Geschichte sonst noch mitverfolgt hat. Ja, ich hätte gern noch die Meinung eines Außenstehenden. Ja, es gab da eine Freundin von Livia. Sie hat den Prozess als Zeugin ausgesagt. Moment mal, ich finde sie gleich hier in der Kartei. Ja, hier. Das ist es. Margaret Stein, Elisenstraße 4. Natürlich erinnere ich mich an Livia, das arme Ding. Ich war ja ihre einzige Freundin. Hat sie sich Ihnen anvertraut? Ich meine, wissen Sie, ob sie irgendwelche Probleme hatte? Oh ja. Da war erst mal ihre Schwiegermutter. Livia war ja erst 25 und viel Erfahrung mit Männern hatte sie nicht, als sie George heiratete. Und seine Mutter hat sie ganz schön rumkommandiert. Mhm. Er, ich meine George, er war auch so ein merkwürdiger Mensch. Ich habe ihn nur ein paar Mal erlebt, wenn er Livia von der Bücherei abgeholt hat. Naja, meine Meinung von ihm wurde auch nicht gerade besser, als ich das erfuhr mit dieser Frau. Er hatte die ganze Zeit über eine Freundin. Andere Frauen? Nein. Das heißt, ja, es gab da eine. Irma hieß sie. Ich kannte sie schon lange, schon vor Marie. Irma war eine ehemalige Sekretärin von mir. Ich traf sie jeden Mittwochnachmittag. Aber mit Livia oder vorher mit Marie hatte das nicht das Geringste zu tun. Wirklich nicht. Ich meine, Männer tun solche Sachen nun mal, nicht wahr? Da ist doch nichts Besonderes dabei. Bei Irma erwartete ihn niemals irgendeine Überraschung. Und wenn George sich auf ihr Bett legte und Irma ihn mit ihren wohltuend bekannten Bewegungen an sich zog, dann war es ihm, als stünde die Welt ewig still und als versinke jeder Wandel, den die Zeiten bringen, in Irmas kleinen, runden Armen, die zuverlässig nach Heu und Veilchen dufteten. Livia hatte mir ein Bild von Marie gezeigt. Das war die erste Frau von George. Sie war wunderschön gewesen und deshalb dachte Livia, dass die Frau, zu der George jeden Mittwoch ging, auch eine tolle Frau sein müsste. Als sie dann damit begann, ihr Haar offen zu tragen und sich bewusster zu kleiden, da wusste ich, dass sie angefangen hatte, um ihren Mann zu kämpfen. Es war erstaunlich, wie attraktiv sie auf einmal sein konnte. Wissen Sie, dass sie gut aussah, sogar auffiel? Das hätte mir grundsätzlich ja schon gefallen. Nur, da war eben noch etwas anderes. Zum Beispiel fand George, wenn er nach Hause kam, Livia immer häufiger auf dem Divan im Wohnzimmer liegend vor. Und wenn er in ihre Nähe kam, dann umfing ihn eine seltsame Schwingung. Es hatte mit ihren Augen zu tun. Die Pupillen. Sie waren nicht so klein wie die von Mama, sondern im Gegenteil. Groß und riesig schwarz. Ja, wie ein Loch, aus dem Strahlen herauskommen. Sehen Sie hier aus dem Zimmer. Draußen ist die Sonne. Also ich meine, wenn es Tag ist. Nicht jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Man kann nicht sagen, was es genau ist. Was sich verändert, wenn man draußen ist. Aber es sind die Strahlen. Die Sonne hat gute Strahlen. Livia hatte gefährliche. Es war auch um diese Zeit, als die Geschichte mit den Katzen ihren Anfang nahm. Zwei Siamkatzen waren es. Eine schwarze und eine blasse. Fürchterliche Tiere. George mochte Katzen nicht, auch weil er unter einer Allergie gegen Katzenhaare litt. Er forderte Livia auf, die Katzen zu entfernen. Aber zum ersten Mal erlebte er voller Überraschung, dass Livia ihm widersprach. »Nein, George«, sagte sie mit ihrer sanften, leisen Stimme, »nein, George, ich werde die Kätzchen behalten.« Dann gab sie mir einen Tee zu trinken. Und was sage ich Ihnen? Die Allergie verschwand auf der Stelle und kam nie wieder. War richtig unheimlich. Natürlich habe ich Livia nach dem Tee gefragt. Livia lächelte und führte ihren Mann in den Garten, in die Ecke, wo der Haselnussstrauch stand, und zeigte ihm einen kleinen Kräutergarten, den sie dort angelegt hatte. Ich hatte davon überhaupt nichts gewusst. Zum Haselnussstrauch, da war ich sowieso nicht mehr hingegangen, seit der Nacht, bevor Marie verschwunden war. Und nun hatte Livia einen ganzen Garten voller Zauberzeugs dort gepflanzt. Genau da, wo... George beschloss, die Katzen zu beseitigen. Und vorsorglich hub er eines Mittwochvormittags, als er Livia in der Bücherei wusste, im hinteren Teil des Gartens, nahe beim Haselnussstrauch, eine tiefe Grube aus. Ich hatte ihnen vergiftetes Fleisch hingestellt und wollte sie sofort danach vergraben. Unter einem Ginsterbusch. Dort hätte keiner sie gefunden. Ganz tief sollten sie da umliegen. Es ereignete sich jedoch ein Vorfall, der George an der geplanten Beseitigung der Siamkatzen hinderte. Dieser verfluchte Ginsterstrauch. Als George sich, nachdem er die Grube ausgehoben hatte, umwandte und zum Haus zurückgehen wollte, verfing er sich mit einem Bein im Ginsterbusch, verlor das Gleichgewicht und stürzte in die für die Katzen vorgesehene Grube. Es war der Ginster. George knickte mit dem Knöchel um, rutschte unglücklich ab und erlitt einen Knöchelbruch. Seine Zweige haben sich buchstäblich um mein Bein herumgewickelt. Sie krochen um mich herum, wandten sich um mich, wie Schlangen. Der Ginster war lebendig. Er wollte mich festhalten. George schleppte sich mühsam zum Haus zurück, blieb jedoch vor der Terrasse in den Rosenrabatten liegen, wo Livia ihn später fand. Sie sorgte für gewissenhafte ärztliche Versorgung. Der Fuß kam in einen Gipsverband und George musste einige Wochen lang zu Hause bleiben. Das vergiftete Fleisch war von den Katzen offenbar verschmäht worden, denn George fand die beiden Tiere unverändert gesund vor. Während seiner Krankheit saß George meist in seinem großen, grünen Ohrensessel im Wohnzimmer, wo er sein Gipsbein gut abstützen konnte. Dort machte er nach 2 Tagen eine bestürzende Entdeckung. Livia? Livia! Ja, George, du hast mich gerufen? Natürlich habe ich dich gerufen. Würdest du bitte freundlicherweise endlich dieses Ungeheuer dort oben entfernen? Welches Ungeheuer denn, George? Na, das Ding da. Diese Spinne da oben am Fenster. Aber da ist doch keine Spinne, George. Natürlich ist da eine Spinne. Da, dort oben an der Ecke am Fenster. George, wirklich? Hier ist keine Spinne. Ganz sicher nicht. Ich habe zwar ein Gipsbein, aber meine Augen sind völlig in Ordnung. Ich sehe die Spinne. Den ganzen Tag sitzt sie dort oben und glotzt mich an. Sie glotzt dich an? Natürlich glotzt sie mich an. Da oben, dieses dicke schwarze Luder. Wie die 2 Katzen hier, die stieren mich auch den ganzen Tag an. Also das Einzige, was hier oben ist, das ist die Spule vom Rollo. Vielleicht sieht's von dir aus wie eine Spinne aus. Aber ich schwöre dir, hier ist keine Spinne, George. Wirklich nicht. Ich bin doch nicht blöde, Herrgott, nochmal. Und ich weiß schließlich, ob ich eine Spinne sehe oder eine Rollo-Spule. Und das ist eine Spinne. Hol sie runter und mach sie tot. Das ist nur die Rollo-Spule, George. Und die ist festgenagelt. Lieber Daniel... Verfolgungswahn gehört ja wohl zur Schizophrenie. Kommst du dieses Wochenende nun? Wenn nicht, kommst du dieses Wochenende nun? Bitte Bescheid. Wenn nicht, gib mir bitte Bescheid. Es ist nicht sehr unterhaltsam. Es ist nicht sehr unterhaltsam. Samstag und Sonntag. In einer neuen Wohnung zu sitzen. Und auf dich zu warten. So wie letzte Woche. Wenn es so weitergeht, dann werde ich. Wenn es so weitergeht, dann werde ich. Job in Madrid annehmen. Dann werde ich den Job in Madrid. Der mir gestern angeboten worden ist. In Madrid annehmen, der mir gestern angeboten worden ist. Nach all dem Wohnungseinrichten hier. Nach all dem Wohnungseinrichten hier habe ich richtig Lust. Wieder Fotos zu machen. Bildbericht über die. Spanische Frau des 20. Jahrhunderts. Was meinst du? Ein Bildbericht über die spanische Frau des 20. Jahrhunderts. Was meinst du? Liebste Marie, du siehst mich zerknirscht, aber du siehst mich zerknirscht, rechne mit deinem Verständnis. Aber ich rechne mit deinem Verständnis. Heute Morgen kam dein Brief. Und ich habe sofort meine Koffer gepackt. Voller Reue. Doch dann traf ein Telegramm von Mutter ein. Ich rief sie an. Sie ist völlig fertig. Sie ist völlig fertig mit den Nerven. Denn ihre Küche hat gebrannt. Und alles ist verkohlt und verschmort. Ich nehme nun die Koffer, die für den Besuch bei dir gepackt waren, und fahre übers Wochenende zu Mutter, um mir die Küche, wenigstens einigermaßen in Ordnung zu bringen. Und dann die Schuhe. 1, 2, 4, 5, 6 Paar rote Schuhe. 6 Paar rote Schuhe. Was ist denn, George? Was? Nichts. Du hast ja rote Schuhe. 7 Paar rote Schuhe. Nein, es ist nichts. Gar nichts. George fühlte sich mit seinen beunruhigenden Entdeckungen alleine gelassen. Zumal er sich auch nicht in der Lage sah, Livia darauf anzusprechen. Damals kam ich eigentlich erst richtig drauf, dass wir überhaupt nicht miteinander redeten. Livia hatte in dieser Zeit begonnen, abends alleine wegzugehen. Einmal in der Woche. Es war so, ich hatte sie überredet zu dem Kurs, den ich auch besuchte. Sie war so schrecklich blass und unruhig. Ich habe sie regelrecht in diesen Gymnastikkurs geschleppt, damit sie sich ein bisschen entspannte. An einem dieser Abende fiel George ein Zeitschriftenartikel über Hexen in die Hände. Natürlich wusste George, dass es keine Hexen gibt, aber als er einige Tage später auch im Fernsehen eine Sendung über dieses Thema sah, wurde doch ein gewisses Interesse in ihm geweckt. Ich wusste eben, was man so weiß. Dass die Hexen früher sich bei Vollmond trafen und mit Gifttränklein und Zaubersprüchen alle verschreckten. Lauter abergläubisches Zeug. Dass die Frauen wieder damit anfingen. Heute in dieser aufgeklärten Zeit, also ich hielt das für einen ausgemachten Unfug. An einem dieser Abende war es auch, als George beschloss, in die Dachkammer hinaufzugehen. Als ich krank war und den ganzen Tag zu Hause, da fiel mir auf, dass Livia ziemlich oft hinaufging. Ich wollte aber sehen, was da war. Und als ich mit den G-Gips wenigstens wieder humpeln konnte, da bin ich in den ersten Stock hinaufgestiegen. Weiter kam George allerdings nicht, da sich ihm die beiden Siamkatzen in den Weg stellten. Und bei seinem Versuch, weiter hinaufzusteigen, derart wild und zornig schrien, dass George den Versuch abbrach und beschloss, die Dachkammer ein andermal in Augenschein zu nehmen. Als George schließlich wieder laufen konnte, wieder gehen konnte, fand er sich zu seinem eigenen Erstaunen in einer Bibliothek wieder. George befasste sich eingehend mit den Büchern, die er unter dem Stichwort Hexen fand. Dabei stieß er auch auf detaillierte Beschreibungen der naturkundlichen Weisheiten, die seit Jahrtausenden von Hexe zu Hexe weitergegeben wurden. Ich bin dann an einem Vormittag in Livias Garten gegangen und habe versucht, ihre Kräuter zu identifizieren. In einem der Bücher waren gute Farbillustrationen von Kräutern. Unzweifelhaft erkannte George anhand der Bilder Pflanzen wie Fingerhut, Holunder, Schafgarbe und auch schwarzen Nachtschatten. Lieber Daniel, ich habe den Auftrag in Madrid angenommen. Morgen fliege ich. Ich habe keine Lust, noch länger Däumchen drehend alleine hier durchs Haus zu wandern. Liebste Marie, du siehst doch sicher ein, dass ich jetzt nicht mittendrin aufhören kann. Tut mir mindestens ebenso leid wie dir. Ich, habe mehr und mehr den Eindruck, dass George allmählich auch die letzten Vorbehalte, gegen mich abbaut und dass wir uns immer näher kommen. Außer den Kräuterbüchern habe ich in einem Antiquariat dann auch noch andere Bücher gefunden. Schreckliches Zeug stand da. Von schwarzen Messen und Teufelsaustreibungen und von scheußlichen Rezepten, in denen getrocknete Krötenhaut vermischt wurde mit dem Blut von schwarzen toten Hähnen und weißen gestampften Würmern und Salamanderaugen, die ihn... Du darfst nicht darüber schreiben, hörst du? Man darf es nicht laut aussprechen und nicht schreiben. Niemand darf etwas in irgendeiner Form von sich geben, was er weiß. Was er weiß über das Elend des blinden Wahnsinns, wenn der Satan die Seele umschleicht und im Gestank der Chimären zurückkehrt in die Verderbtheit des schwarzen Thrones. Denn die weillos tiefe Verworfenheit des ewigen Chaos ist nicht, wie wir denken, nur totes, gebrochenes Gestein, aus dem kein Spross mehr entspringt. Natürlich habe ich an den ganzen Zauber nicht geglaubt. Ich bin da noch nicht mehr hingegangen, um darin zu lesen. An einem der folgenden Abende betrat George dann die Dachkammer. Was er fand, das bestätigte allerdings seine nervösen Ahnungen. Es war ein großer Raum. Die Fenster hatte Livia mit roten Vorhängen verhängt. Vielleicht stammten die auch nur von Marie. Überhaupt fiel mir erst jetzt ein, dass alles, was hier war, von Marie oder von Livia sein konnte. Und was das alles war? Auf einem kleinen schwarzen Tisch mit gedrechselten Beinen entdeckte George einen kleinen Messingmörser. Ein kleines goldenes Messer, ein Fläschchen mit einer grünen Tinktur, einen Kerzenhalter mit einer angebrannten Kerze und einige Stecknadeln und einen Faden. Und zwei vergilbte Bücher lagen da. Natürlich war mir alles sofort klar. Die Bücher brauchte ich gar nicht erst anzusehen. Der Mörser. Er war zum Zerreiben und Zerstampfen. Was sie alles zerstampften, das hatte er zur Genüge gelesen. Und der Teller und die Kerze gehörten zu den Stecknadeln. George erinnerte sich, was er über afrikanische Voodoo-Rituale gelesen hatte. Sie machen kleine Wachspuppen und stechen Nadeln hinein, wenn sie sich an jemand rächen wollen. Jetzt wusste ich endlich genau, was da gespielt wurde. In George nahm das Gefühl zu, bedroht zu sein. Wenn Livia hinter ihm stand, dann drehte er sich oft blitzschnell um, in der Erwartung dieser Bedrohung irgendwie endlich konkret gegenüberzustehen. Aber stets stand da nur seine Frau und blickte ihn lächelnd in stummer Sorge an. Sie machte mich verrückt. Aber das wollte sie ja wohl auch. Vielleicht brauchten sie ein Opfer. Livia und ihre Komplizin in diesem Kurs da. Dann wurde eines Tages in der Zeitung vermeldet, dass ein kleines Mädchen, das in der Nachbarschaft wohnte, verschwunden war. Ich wusste natürlich sofort Bescheid. Sie hatten sie mitgenommen. Es war 2 Tage vor Vollmond und da war ja alles klar. In den Büchern stand, dass sie Blut von unschuldigen Kindern nehmen. George beschloss, Livia und den anderen das Handwerk zu legen und das kleine Mädchen zu retten. Als seine Frau 2 Tage später zu ihrer Gymnastikstunde fuhr, verfolgte er sie heimlich und schlich kurz darauf an die großen Fenster des Erdgeschosses, in das Livia hineingegangen war. Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen. Stockdunkel war es drin. Nur ein paar Kerzen brannten. Und im Licht dieser Kerzen, da tanzten sie. Mindestens 15 Frauen waren es. Sie tanzten im Kreis und machten Bewegungen. Du weißt schon. Beschwörende, ja obszöne Bewegungen. Tatsächlich fand George auch seine Frau unter ihnen heraus und dann entdeckte er auch... Irma. Ausgerechnet Irma, bei der ich mich immer so wohl gefühlt hatte. Irma gehörte also auch zu diesem Komplott. George stand eine Weile entgeistert draußen vor dem Fenster. Dann, als er seine Fassung ein wenig zurückgewonnen hatte, überlegte er fieberhaft, wie er das kleine Mädchen, das die Frauen zweifellos irgendwo drinnen versteckt hatten, befreien konnte, bevor es zu spät sein würde. Er beschloss, zur Polizei zu gehen. Als ich den Polizisten erzählte, dass ich wüsste, wo das kleine Mädchen sei, da sind sie natürlich sofort losgestürmt. Ich war müde. Ich wollte nicht mehr dorthin. Ich wollte nur noch nach Hause. Nach Hause und alles vergessen. Etwa 2 Kilometer vor seinem Haus lief im Scheinwerferlicht ein Tier über die Straße. Instinktiv wich George aus und fuhr dabei mit dem rechten Vorderrad auf einen Baumstamm. Es war nichts zu machen. Der Wagen saß fest. Als George sich auf den Weg machte, den Rest der Strecke zu Fuß zu gehen, stolperte er in der Dunkelheit über ein weiches Fellbündel. Es war das Tier, das da über die Straße gelaufen war. Ich hatte es also doch erwischt. Und als ich mich bückte, da sah ich im Scheinwerferlicht, dass es eine Katze war. Die Katze war tot, und George bemerkte mit Ekel und Widerwillen, dass ein Hosenbein von ihrem Blut befleckt worden war, als er sich zu dem Tier hinabgebückt hatte. Angewidert rannte er nach Hause. Als ich die Tür öffnete, also, ich war noch gar nicht richtig drin. Da rasten die Katzen auf mich los und schrien und bissen sich an mir fest. Ja, es war fürchterlich. Ich bin dann ins Esszimmer gerannt und habe die Tür hinter mir zugeknallt. Später fiel mir dann ein, dass die beiden wohl an meiner Hose das Blut der toten Katze gerochen hatten. George beschloss, die Nacht auf der Couch im Esszimmer zu verbringen. Er hatte sich gerade hingelegt. Die Tür. Jemand hatte die Tür geöffnet und kam herein. George? George, bist du hier? Aber warum liegst du denn hier im Esszimmer? Möchtest du nicht lieber nach oben ins Bett kommen? Es war Livia. Sie stand einfach da und tat, als wäre überhaupt nichts geschehen. Ich brachte zuerst kein Wort heraus. Ich weiß nicht. Mein Bein, ich... Oh, mein armer George. Bist du die Treppe nicht hinaufgekommen? Soll ich den Arzt holen? Nein, nein. Du stell dir vor, sie haben das kleine Mädchen wiedergefunden. Sie hatte sich nur versteckt, weil sie ihrer Mutter Geld aus der Börse genommen hatte und weil sie fürchtete, dass man sie bestrafen würde. Stell dir vor, 2 Tage war das arme Ding in diesem kleinen, verfallenen Gartenhäuschen, direkt neben unserer Gymnastikhalle. Irgendjemand hat der Polizei einen Hinweis gegeben, dass sie bei uns in der Nähe sei. Und wir haben alle mitgesucht und tatsächlich haben wir sie gefunden. Ist das nicht herrlich? Ich sah es an ihren Augen. Irgendwas war im Gange. Irgendetwas. Aber ich wusste nicht was. Und dann begriff George. Sie wollten ihn. Aber ich durchschaute ihr Spiel. Und dann fiel mir ein, was ich in einem der Bücher gelesen hatte. Du musst sie treffen und kratzen, sodass du ihr Blut abnehmen kannst. Dann wird es dir besser gehen, denn das Blut ist ihre Kraft. Das war es. Ich musste versuchen, an ihr Blut zu kommen, damit sie mich nicht vernichtete. Wie Mama. Ja, sie hatte Mama getötet, um leichter an mich heranzukommen. Livia ging in die Küche, um noch eine Suppe aufzuwärmen. In der Zwischenzeit holte George seine Pfeife und begann, sie zu reinigen. Als Livia dann mit der Suppe hereinkam, da nahm ich eine lange, spitze Nadel. Ich tat so, als wollte ich ein festgeklebtes Tabakstück aus dem Pfeifenkopf kratzen. Ich tat aufgeregt und ärgerlich und fluchte, weil... Meist kam sie dann und legte mir den Arm um die Schulter, um mich zu beruhigen. Sie kam auch wirklich. Und als sie sich über mich beugte, da zog ich die Nadel heraus und versuchte blitzschnell, sie zu treffen. Aber in der Aufregung muss ich Livia verfehlt haben. Sie zuckte zurück. Und dann, ich erinnere mich nur noch an Livias Augen. Sie waren ganz hell und die grünen Vorhänge waren völlig zugezogen. Ich konnte nichts mehr von ihr sehen. Sie war verschwunden. Als George Livia gegenüberstand, hatte er noch ein eigenartiges Erlebnis. Ich stand da, die Nadel in der Hand, und sah Livia an. Und auf einmal war es nicht Livia, sondern Marie, die da stand. Ja. Marie, schön und blond. Und sie lachte mich an. Ich war so erschrocken, dass ich Livia wahrscheinlich deswegen habe laufen lassen. Marie hat sozusagen Livia vor mir gerettet. Livia und Marie steckten also unter einer Decke. Marie hatte Livia gerettet. Livia und Irma hatten diesen seltsamen dunklen Tanz getanzt. Und George erkannte plötzlich, dass es für ihn keinen Ausweg gab. Du musst niemals Angst haben, mein kleiner George. Du bist mein Sohn und ich werde immer bei dir sein. Du und ich, wir gehören zusammen. Und hinter seinen geschlossenen Augen sah er ganz deutlich das Gesicht seiner Mutter, wie sie sich liebevoll zu ihm herabbeugte. Doch dann begann sich ihr Gesicht zu einem fremdartigen Grinsen zu verzerren. Und Mama begann zu lachen. Erst leise, dann immer lauter und lauter. Und George wurde übel. Er würgte und hustete und glaubte, ersticken zu müssen. Doch Mama lachte immer lauter und ihr Gesicht begann zu zerfließen und verschwamm. Und auf einmal war es Irmas Gesicht. Und dann das von Marie. Oder Livia. Ich weiß es nicht. Da ist plötzlich so ein merkwürdiger Nebel. Erst grau, dann violett. Und überall flüstert es und raschelt. Das sind die Kräuter, sie haben sie getrocknet. Und aus dem Nebel greifen Arme heraus, dürre, knochige Arme. Sie greifen nach mir. Sie wollen mich bestrafen und fortholen. Sie wollen mich in das Kraftfeld hereinholen. Und jetzt wird der Nebel ganz gelb und rot. Alles dröhnt und kracht. Sie sprengen den Kreis. Verbrennen alles. Ich muss weg. Ich muss rennen. Rennen. Daniel? Daniel, bist du da? Daniel, ich bin es. Marie. Ja? Sind Sie Margret Stein? Ja, das bin ich. Was kann ich für Sie tun? Kennen Sie einen Daniel Roth? Er hat Sie doch interviewt, nicht wahr? Ja, allerdings habe ich ihn schon seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Er sagte zwar, er wolle noch einiges fragen, aber seitdem... Ach, kommen Sie doch bitte rein. Danke. Nehmen Sie doch bitte Platz, meine Damen. Ja, danke. Sie sind Margret Stein, nicht wahr? Hm. Margret war so freundlich, mich herzubringen. Ich hatte ja keine Ahnung, wo Daniel ist. Ist er hier? Wissen Sie, wo er ist? Ich bin eben erst aus Madrid zurückgekommen. Ja, er ist hier. Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen? Ach, Sie wollen sagen, er wohnt hier? Ja, sozusagen. Er bat mich darum, einige Tage bei George bleiben zu dürfen. Freiwillig. Er wollte eine Weile in seiner unmittelbaren Nähe bleiben, wegen der Intensität der Atmosphäre, sagte er. Es erleichtert ihm das Schreiben. Sagen Sie, Margret hat mir auf dem Weg hierher schon einiges erzählt. Ist seine Frau wirklich verschwunden? Ich meine, auch die zweite, diese Livia. Er hat damals das ganze Haus abgebrannt. Von Livia hat man allerdings nie eine Spur gefunden. Er ist zur Polizei gegangen und hat erzählt, er habe seine Frau in der Dachkammer eingesperrt und sie sei darin verbrannt. Aber es kann nicht stimmen. Die Polizei hat nichts von ihr gefunden. Verrückt. Er ist sehr krank, nicht wahr? Woher kommt sowas? Er war doch früher ganz normal, oder? Von Livia hat man nichts gefunden, aber dafür hat man hinten im Garten neben dem Haselnussstrauch die Leiche seiner ersten Frau entdeckt. Sie wurde erdrosselt. Können Sie mir nicht kurz in normalen Worten sagen, was er hat, dieser George? Er leidet unter einer, wie wir sagen, Gynäkophobie. Gynäkophobie? Er hat Angst vor Frauen, und zwar in einem krankhaften Ausmaß. Seine erste Frau hat er im Affekt umgebracht. In einer so gewaltigen, besinnungslosen Wut, dass er gar nicht richtig bei Bewusstsein war, als er das tat. Er hat den Mord von Anfang an innerlich sozusagen von seinem Verstand abgespalten. Und er erinnert sich auch bis heute nicht konkret daran, dass er Marie erwürgt und unter dem Haselnussstrauch begraben hat. Nur sein Unterbewusstsein, das weiß von der Tat. Und unbewusst hat er Schuldgefühle entwickelt, ohne davon zu wissen. Unbewusste Schuldgefühle. Und davon haben Sie doch sicher schon gehört, nicht wahr? Ja. Aber er hat doch ein paar Jahre noch ganz normal weitergelebt, soweit ich mich erinnere. Bis er zum zweiten Mal geheiratet hat. Genau gesagt, bis seine Mutter starb. Solange sie lebte, fühlte er sich sicher und beschützt. Sie war eine sehr dominante Frau. Erst als er mit Livia alleine war, da begann die Krankheit nach außen aufzubrechen. Er sah in Livia und schließlich in allen Frauen nur noch Racheengel und Hexen, die ihn für den Mord an Marie bestrafen wollten. In Wirklichkeit war es, sagen wir, sein Gewissen, das sich meldete und das nach einer Sühne verlangte. Deswegen rupft er auch immer zu Kräuter aus? Ja. Die Kräuter sind für ihn der Inbegriff der weiblichen Kraft, verstehen Sie? Kräuter und Hexen. Eine Kraft, die ihn vernichtet. Wenn er sie nicht zuvor vernichtet. Ach, so ist das. Und was ist aus Livia geworden? Wo ist sie nun wirklich? Wahrscheinlich ist sie weggelaufen. Damals, als er das Haus angezündet hat. Er wollte sie verbrennen, sagte er dem Polizisten. Hexen könnten nur endgültig beseitigt werden, wenn man sie verbrennt. Aber man hat keinerlei Spuren von ihr gefunden. Und von den Katzen auch nicht. Und Daniel? Wo ist Daniel? Kommen Sie mit. Am besten sehen Sie selbst. Wenn Sie möchten, hier fragen würden. Ja. Von diesem Fenster aus können Sie sie sehen. Verhalten Sie sich möglichst ruhig. Reiß lieber alle raus. Ja. Es hat 10 harmlose rausgerissen. Das ist eine gefährliche vergessen. Ja. Außerdem ist wahrscheinlich alles von diesem Zeug gefährlich. Ja. Zu zweit schaffen wir bestimmt 100 Quadratmeter am Tag. Alleine habe ich es nur auf 80 gebracht. Wenn du es besser kannst, dann bringen wir es vielleicht auf 120. So, dann können wir uns eine Stunde Pause am Nachmittag gönnen. 80 Quadratmeter, das ist das Minimum, habe ich ausgerechnet. Ja. Da schaffe ich den ganzen Park in 2 Wochen. Und dann sind die Dinger schon wieder da. Sie wachsen einfach wie von selbst wieder. Meine Güte. Daniel. Was ist denn in den gefahren? Unkraut jäten. Wo er sonst um jeden Strauch und jedes Beet einen Riesenbogen macht. Und es hilft, wenn man ständig die Dinger rausholt? Natürlich hilft es. Man darf nur kein Kraut stehen lassen. Dann sendet es Strahlen aus. Und die wiederum ziehen die anderen Strahlen an. Und schon sitzt du mitten im Energiefeld. Nur die Sonnenstrahlen sind stärker. Darum sind wir jetzt am Tage geschützt vor den anderen. Du meinst, die anderen Strahlen, die Strahlen, die von den Frauen aus... Sprich das Wort nicht aus. Worte haben auch Strahlen. Nicht so stark wie sie selbst, aber sie bilden auch Kräfte. Das Kraut hier ist aber verdammt zäh. Gib mir mal die Schere. Nicht abschneiden! Nicht abschneiden, hörst du? Du musst sie mit den Wurzeln rausreißen. Die Wurzel ist das Allerwichtigste. Wie lange, sagen Sie, macht er das schon? 14 Tage. Vorgestern, als es den ganzen Tag geregnet hat, habe ich Ihnen geholfen. Da hinten am Apfelbaum. Dann wird es Zeit, dass ich ihn endlich mitnehme. Daniel! Daniel! Ich bin's! Marie! Marie? Ich bin wieder da! Hörst du? Ich bin zurückgekommen! Sie ist wiedergekommen. Mein Gott. Und was machen wir jetzt? Sie ist wieder da. Sie lösen sich auf und dann setzen sie ihre Energie wieder zusammen und kommen zurück. Sie kommen wieder. Immer wieder. Du, wir müssen weg. Na los, komm! Solange die Sonne noch da ist, kann uns nichts passieren. Aber dann... Los, komm! Hey, Daniel! Wo rennst du denn hin? Daniel! Daniel! Vielleicht sollte ich weiter... Weiter! Nicht umdrehen, Daniel! Wir müssen weg! Aber vielleicht will sie nur... Ich könnte sie doch nein, fragen... Nein! Nein! Dreh dich nicht um, hörst du? Du darfst nicht in ihre Augen schauen. Dreh dich nicht um!